ARD. Zu Beginn des Herbstes lud mich die Contessa di Monteriale in einem Brief auf ihre Ländereien im Friaul ein. Und zwar auf ihr Gut Pasiano. Sie musste dort eine glänzende Gesellschaft um sich haben, dazu die Gäste ihrer Tochter, die eine venezianische Dame geworden und ebenso klug wie schön war. Ferner ein Auge hatte, so herrlich, dass es sie für das andere entschädigte, dass ein Fleck auf der Hornhaut entstellte. In Pasiano fand ich alle in fröhlichster Stimmung, und es fiel mir nicht schwer, dazu beizutragen, wobei ich für eine Weile die spröde Angela vergaß. Man gab mir ein Zimmer im Erdgeschoss, das auf den Garten hinausging. Ich fand mich gut untergebracht und kümmerte mich nicht darum, wer mein Nachbar war. Als ich am nächsten Morgen erwachte, waren meine Augen aufs Angenehmste überrascht, als ein reizendes Geschöpf an mein Bett trat und mir den Kaffee brachte. Es war ein ganz junges Mädchen, aber mit Formen, wie sie die Stadtmädchen mit 17 haben. Dabei war es erst 14. Weiß die Haut, schwarz die Augen und das Haar, zerzaust, nur mit einem Hemd und einem schief geschnürten Unterrock bekleidet, der das halbe Bein freiließ, schaute sie mich freimütig und heiter an, als seien wir alte Bekannte. Sie fragte, ob ich mit meinem Bett zufrieden gewesen sei. Ja, sicher haben Sie es gemacht. Wer sind Sie? Ich bin Lucia, die Tochter des Verwalters. Ich habe weder Brüder noch Schwester und bin 14 Jahre alt. Ich bin froh, dass Sie keinen Diener haben, denn nun kann ich Ihnen selbst aufwarten und Sie werden sicher mit mir zufrieden sein. Entzückt von diesem Beginn setzte ich mich auf. Sie reichte mir den Schlafrock und erzählte mir hunderterlei Dinge, die ich nicht verstand. Ich trank meinen Kaffee, ziemlich verdutzt über ihre Unbefangenheit, und bestaunte ihre Schönheit, gegen die man unmöglich gleichgültig bleiben konnte. Sie hatte sich auf das Fußende meines Bettes gesetzt und rechtfertigte die Freiheit, die sie sich herausnahm, nur mit einem Lächeln, das alles besagte. Ihr Vater und ihre Mutter kamen ins Zimmer, als ich noch die Tasse am Munde hatte. Lucia rührte sich nicht. Sie schaute die beiden nur voll sichtlichem Stolz über das Plätzchen an, das sie erobert hatte. Sie schalten sie sanft und baten mich ihretwegen um Entschuldigung. Die guten Leute sagten mir 100 Freundlichkeiten, bis Lucia an ihre Arbeit ging. Nun stimmten sie ihr Loblied an. Sie sei ihr einziges Kind, ihr Liebling, der Trost ihrer alten Tage. Lucia sei folgsam, gottesfürchtig und frisch wie ein Fisch. Sie habe nur einen Fehler. Und der wäre? Sie ist zu jung. Ein reizender Fehler. In weniger als einer Stunde war ich davon überzeugt, dass ich mit der Rechtschaffenheit, der Wahrhaftigkeit, den häuslichen Tugenden und dem verkörperten Ehrgefühl sprach. Da kam Lucia strahlend und sauber gewaschen wieder herein, eigenwillig frisiert, angezogen und in Schuhen. Sie machte mir einen dörflichen Knicks, gab ihrer Mutter einen Kuss und setzte sich dann ihrem Vater auf die Knie. Ich sagte, sie solle sich aufs Bett setzen, aber sie meinte, so viel Ehre stehe ihr nicht zu, wenn sie angezogen sei. Diese Antwort fand ich so aufrichtig, unschuldig und bezaubernd, dass ich lachen musste. Ich verglich, ob sie jetzt hübscher war als vor einer Stunde, und entschied mich für den vorherigen Zustand. Der Friseur kam. Die redliche Familie empfahl sich, ich kleidete mich an, ging hinauf und verbrachte den Tag sehr fröhlich, wie man ihn auf dem Lande in erlesener Gesellschaft verbringt. Kaum war ich am nächsten Morgen erwacht, klingelte ich, und schon erschien Lucia wieder ebenso wie tags zuvor. Überraschend in ihrem Reden wie in ihrem Benehmen, alles an ihr erstrahlte im bezaubernden Schmelz der Herzenseinfalt und Unschuld. Ich konnte einfach nicht fassen, wie sie, die doch so artig, anständig und gewiss nicht dumm war, nicht merkte, dass sie sich nicht in diesem Aufzug vor mir zeigen konnte, ohne mich zu entflammen. Sie misst wohl gewissen Tändeleien keine Bedeutung bei, sagte ich mir, und ist deshalb auch nicht spröde. In dieser Annahme entschloss ich mich, sie davon zu überzeugen, dass ich ihr Gerechtigkeit widerfahren ließ. Ich fühlte mich ihren Eltern gegenüber nicht schuldig, denn ich hielt sie für ebenso arglos wie sie selbst. Ich befürchtete auch nicht, der Erste zu sein, der ihre reizende Unschuld beunruhigte und in ihrer Seele das trübe Licht der Bosheit entzündete. Da ich mich schließlich weder von meinem Gefühl Nas führen noch ihm entgegenhandeln wollte, beschloss ich, mir Klarheit zu verschaffen. Ich streckte also ohne Umschweife eine begehrliche Hand nach ihr aus. Doch da wich sie mit einer anscheinend unwillkürlichen Bewegung zurück und errötete. Ihre Heiterkeit verschwand. Sie wandte sich von mir ab und tat so, als suche sie etwas, ohne zu wissen was, bis sie ihre Verwirrung überwunden hatte. Das dauerte nur eine Minute. Sie rückte wieder näher, offenbar darüber beschämt, dass sie sich misstrauisch gezeigt hatte und voll Sorge, sie könnte meine Handbewegung falsch ausgelegt haben, die vielleicht ganz unschuldig oder feiner Brauch gewesen war. Schon lachte sie wieder. Ich las in ihrer Seele alles, was ich soeben berichtet habe, und ich beeilte mich, sie zu beruhigen. Da ich sah, dass ich mit Handgreiflichkeiten allzu viel aufs Spiel setzte, nahm ich mir vor, sie am nächsten Vormittag auszufragen. Nachdem ich meinen Kaffee getrunken hatte, fiel ich ihr ins Wort, als sie mir gerade etwas erzählt und sagte, es sei kalt. Sie würde aber nicht frieren, wenn sie zu mir unter die Decke schlüpfe. Bin ich Ihnen da nicht lästig? Nein, aber ich fürchte, deine Mutter wird hereinkommen. Oh, sie würde sich nichts Böses dabei denken. Komm zu mir. Aber du weißt, dass so etwas nicht ungefährlich ist. Gewiss, denn ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Aber sie sind besonnen und überdies Priester. Dann komm doch. Aber schließ vorher die Tür ab. Nein, nein, denn man könnte dann wer weiß was denken. Sie legte sich also neben mich, wo ich ihr Platz gemacht hatte, und erzählte mir eine lange Geschichte, von der ich nichts verstand. Denn da ich den Regungen meiner Natur nicht nachgeben wollte, war ich wie abgestorben. Lucias Unbefangenheit, die gewiss nicht vorgetäuscht war, beeindruckte mich so, dass ich mich schämte, ihr die Wahrheit zu verraten. Endlich sagte sie mir, es habe soeben 10 Uhr geschlagen und wenn der alte Graf Antonio herunterkomme und uns so sehe, werde er spöttische Bemerkungen machen. Und das wäre ihr unangenehm. Wenn ich diesen Menschen nur sehe, laufe ich davon, sagte sie. Jetzt gehe ich, denn ich bin nicht neugierig, sie aus dem Bett steigen zu sehen. Ich blieb länger als eine Viertelstunde regungslos und bemitleidenswert liegen, denn ich befand mich tatsächlich in einem aufgewühlten Zustand. Das Gespräch, in das ich Lucia am nächsten Morgen verwickelte, ohne sie zu mir ins Bett kommen zu lassen, überzeugte mich vollends, dass sie mit Recht der Abgott ihrer Eltern war und dass ihre Freimütigkeit und ihr ungezwungenes Betragen von ihrer Unschuld und der Reinheit ihrer Seele herrührten. Ihre Unbefangenheit, ihr quecksilbriges Wesen, ihre Neugier, ihr häufiges Erröten, wenn sie mir Dinge sagte, über die ich lachen musste und bei denen sie sich nichts Arges gedacht hatte, all das bewies mir, dass sie ein leibhaftiger Engel war, der unfehlbar dem ersten besten Lüstling zum Opfer fallen musste, der es auf sie abgesehen hatte. Ich war meiner ganz sicher, dass nicht ich der Unhold sein würde. Allein der Gedanke daran ließ mich erschauern. Schon meine Selbstachtung schützte Lucias Ehre und damit die ihrer rechtschaffenen Eltern, die mir das Mädchen in ihrer guten Meinung von meiner Anständigkeit so vertrauensvoll überließen. Ich hätte mich für den erbärmlichsten Menschen gehalten, wenn ich das in mich gesetzte Vertrauen getäuscht hätte. So entschied ich mich für das Dulden. Und da ich davon überzeugt war, dass ich jederzeit über mich siegen würde, entschloss ich mich, gegen mein Begehren anzukämpfen und mich mit ihrer Gegenwart als einzigem Lohn zu bescheiden. Noch kannte ich nicht den Grundsatz, dass solange der Kampf andauert, der Sieg ungewiss ist. Ich sagte ihr, sie würde mir Freude machen, wenn sie etwas früher käme und mich sogar weckte, wenn ich schliefe. Denn je kürzer mein Schlaf sei, desto wohler fühle ich mich. So wurden aus den 2 Plauderstunden ihrer 3, die wie der Blitz vergingen. Wenn ihre Mutter sie suchte und sie auf meinem Bett sitzend fand, hatte sie nichts mehr einzuwenden und wunderte sich nur, dass ich so gutmütig war, sie bei mir zu dulden. Lucia überschüttete sie mit Küssen. Die allzu gutherzige Frau bat mich, ihrer Tochter Unterricht in Lebensweisheit zu geben und ihren Geist zu bilden. War die Mutter wieder gegangen, so glaubte Lucia keineswegs, sich freier geben zu dürfen. Die Gesellschaft dieses Engels ließ mich Höllenqualen erdulden. Ständig war ich in Versuchung, ihr Gesicht mit Küssen zu bedecken, wenn sie es lachend dem meinen auf Fingerbreite näherte und sagte, sie wäre gern meine Schwester. Aber ich hütete mich wohl, ihre Hände in die meinen zu nehmen. Hätte ich ihr auch nur einen einzigen Kuss gegeben, so wäre mein ganzes Gebäude zusammengebrochen, denn ich fühlte mich schwach wie ein Strohhalm. Jedes Mal, wenn sie ging, wunderte ich mich, dass ich über mich gesiegt hatte. Doch war ich unersättlich auf neue Lorbeeren aus und konnte es kaum erwarten, am nächsten Morgen aufs Neue den süßen und gefahrvollen Kampf zu beginnen. Kleine Gelüste machen einen jungen Mann kühn, die großen machen ihn stumpf. Als ich nach 10 oder 12 Tagen nicht mehr anders konnte als Schluss machen oder zum Schurken werden, entschied ich mich dafür, Schluss zu machen, weil nichts mir verbürgte, dass ich den Lohn für meine Schurkerei in der Zustimmung des Opfers, das mich so weit gebracht hatte, finden würde. Hätte ich Lucia durch mein Benehmen gezwungen, sich wehren zu müssen, so hätte sie mich in ihrer Entrüstung, weil die Tür unverschlossen war, der Schande und bitterer Reue preisgegeben. Dieser Gedanke schreckte mich ab. Ich musste ein Ende machen und wusste doch nicht, wie ich es anstellen sollte. Ich konnte nicht länger einem Mädchen widerstehen, das am frühen Morgen nur mit Hemd und Unterrock bekleidet, vergnügten Herzens zu mir hereingelaufen kam und mich fast Mund an Mund fragte, wie ich geschlafen hätte. Ich zuckte stets mit dem Kopf zurück. Dann warf Lucia mir lachend meine Angst vor, während sie keine habe. Lächerlicherweise erwiderte ich ihr, sie sei im Irrtum, wenn sie glaube, ich hätte Angst vor ihr. Sie sei ja noch ein Kind. Sie meinte darauf, ein Unterschied von 2 Jahren mache dabei nichts aus. Da ich es also nicht länger aushielt und mit jedem Tag nur verliebter wurde, und zwar gerade dank jenes Notbehelfs der Schuljungen, der durch augenblickliche Erschöpfung wohl Erleichterung schafft, jedoch die Natur nur noch mehr reizt und zur Rache herausfordert, die sie dann dadurch übt, dass sie die Gelüste des Tyrannen, der sie geknechtet hat, verdoppelt, lag ich die ganze Nacht wach und sah Lucias Bild vor mir. Ich war traurig über meinen Entschluss, sie am nächsten Morgen zum letzten Mal zu sehen. Der Plan, sie darum zu bitten, sie möge nicht mehr zu mir kommen, erschien mir als überaus würdig, heroisch, einzigartig und unfehlbar. Ich glaubte, Lucia werde nicht nur meinen Entschluss billigen, sondern mir auch für ihr ganzes weiteres Leben die größte Achtung bewahren. Mit dem ersten Sonnenstrahl kam sie in sprühender, strahlender Laune lachend, zerzaust, mit offenen Armen angelaufen. Doch unvermittelt wurde sie traurig, als sie sah, wie bleich, mitgenommen und bekümmert ich war. »Was haben Sie denn?« fragte sie mich. »Ich habe nicht schlafen können.« »Warum denn nicht?« »Weil ich mich entschlossen habe, Ihnen einen für mich sehr traurigen Entschluss mitzuteilen, der mir aber Ihre ganze Achtung gewinnen wird. Wenn er Ihnen meine Achtung eintragen soll, muss er Sie doch im Gegenteil vorstimmen. Sagen Sie mir, warum haben Sie mich gestern geduzt und sprechen heute mit mir wie mit einer Dame? Was habe ich Ihnen getan, Senior Abate? Ich hole gleich Ihren Kaffee, und wenn Sie ihn getrunken haben, sagen Sie mir alles. Ich brenne darauf, es von Ihnen zu hören.« Sie ging und kam wieder. Ich trank meinen Kaffee. Ich war ernst. Sie brachte mich mit ihrem naiven Geplauder zum Lachen und freute sich darüber. Dann räumte sie alles wieder an seinen Platz und schloss die Tür, weil es windig war. Um sich nicht ein einziges Wort von dem, was ich ihr sagen würde, entgehen zu lassen, bat sie mich, ihr etwas Platz zu machen. Ich rückte zur Seite, und das ohne die geringste Sorge, denn ich fühlte mich wie abgestorben. Zunächst gab ich ihr eine getreuliche Schilderung meines Zustandes, an dem ihre Reize die Schuld trugen, und auch der Qualen, die ich erduldete, weil ich dem Drang, ihr greifbare Beweise meiner Zuneigung zu geben, widerstehen wollte. Dann machte ich ihr klar, dass ich die Bedrängnis, die ihre Gegenwart meinem verliebten Herzen bereite, nicht länger ertragen könne und dass ich mich deshalb zu der Bitte gezwungen sehe, sie möge mich von nun an meiden. Meine rückhaltlose, echte Leidenschaft und der Wunsch, dass sie den von mir gewählten Ausweg als das größte Opfer einer vollkommenen Liebe erkennen möge, verliehen mir eine göttliche Beredsamkeit. Ich malte ihr aus, wie unglücklich uns die furchtbaren Folgen machen könnten, falls wir anders handeln würden, als ich es ihr mit Rücksicht auf ihre und meine Tugend vorschlagen müsse. Als ich mit meiner Predigt zu Ende war, trocknete sie meine Tränen mit einem Zipfel ihres Hemdes ab, ohne zu bedenken, dass sie bei diesem Liebesdienst vor meinen Augen zwei Klippen enthüllte, an denen auch der erfahrenste Lotse Schiffbruch erleiden musste. Nach einem kurzen, stummen Zwischenspiel sagte sie mir in traurigem Ton, meine Tränen gingen ihr zu Herzen, und sie hätte nie im Traum daran gedacht, dass sie mir Grund zum Weinen geben könnte. Ihre ganze Rede beweist mir, dass sie mich sehr lieb haben, fuhr sie fort. Aber ich weiß nicht, warum sie das so beunruhigen kann, während mir ihre Liebe unendliche Freude macht. Sie verbannen mich aus ihrer Gegenwart, weil ihre Liebe ihnen Angst einflößt. Was würden sie erst tun, wenn sie mich hassten? Bin ich schuldig, weil ich ihr Herz gewonnen habe? Wenn das ein Verbrechen ist, so schwöre ich Ihnen, dass es nicht mit Absicht geschah, und deshalb können Sie mich dafür mit gutem Gewissen auch nicht strafen. Doch freue ich mich natürlich auch ein wenig darüber. Was die Gefahren angeht, denen man sich als Verliebte aussetzt, so sind sie mir wohl bewusst. Aber es liegt doch ganz in unserer Macht, ihnen zu trotzen. Ich wundere mich, dass mir, obwohl ich nichts gelernt habe, das gar nicht so schwierig erscheint, während Sie, dessen Geist alle Welt rühmt, Angst haben. Wie kann eigentlich die Liebe, die doch keine Krankheit ist, Sie krank machen, während sie auf mich gerade die gegenteilige Wirkung hat? Womöglich täusche ich mich, und das, was ich für Sie empfinde, ist vielleicht gar keine Liebe. Als ich kam, war ich so fröhlich, weil ich die liebe lange Nacht von Ihnen geträumt hatte. Aber das hat mich nicht am Schlafen gehindert. Nur bin ich 5 oder 6 Mal aufgewacht, um mich zu vergewissern, ob ich wirklich Sie in meinen Armen halte. Sobald ich dann merkte, dass Sie es nicht waren, schlief ich rasch wieder ein, um meinen Traum weiterzuträumen. Und das gelang mir auch jedes Mal. Hatte ich deshalb heute Morgen nicht allen Grund, fröhlich zu sein? mein lieber Abbate, wenn die Liebe für Sie eine Qual bedeutet, tut mir das leid. Sollten Sie wirklich dazu geboren sein, ohne Liebe zu leben? Ich will alles tun, was Sie mich heißen. Nur könnte ich nie, selbst wenn Ihre Genesung davon abhänge, von der Liebe zu Ihnen lassen. Doch wenn Sie, um gesund zu werden, mich nicht mehr lieben dürfen, dann tun Sie alles, was in Ihrer Kraft steht. Denn mir ist es lieber, dass Sie leben, ohne mich zu lieben, als dass Sie aus Liebe sterben. Denken Sie aber bitte nach, ob Sie nicht einen anderen Ausweg finden können. Denn der, den Sie mir vorgeschlagen haben, betrübt mich sehr. Überlegen Sie bitte. Vielleicht ist er doch nicht der Einzige, wie Sie jetzt meinen? Schlagen Sie mir etwas anderes vor. Haben Sie Vertrauen zu Lucia. Diese wahrhaftigen, treuherzigen und natürlichen Worte ließen mich erkennen, wie viel beredter doch die Natur ist als der philosophierende Verstand. Ich schloss das himmlische Mädchen zum ersten Mal in meine Arme und sagte, ja, liebe Lucia, du kannst dem Leiden, das mich verzehrt, wirksamste Linderung bringen. Lass mich tausendmal deine Zunge küssen und deinen himmlischen Mund, der mir gesagt hat, dass ich glücklich bin. Nun verbrachten wir eine gute Stunde in beredtestem Schweigen. Nur von Zeit zu Zeit seufzte Lucia. O Gott, wache ich oder träume ich? Doch ich tat nicht den letzten Schritt, gerade weil sie mir nicht den geringsten Widerstand entgegensetzte. Das war meine Schwäche. »Ich bin unruhig«, sagte sie plötzlich. »Mein Herz warnt mich.« Sie sprang aus dem Bett, brachte es rasch in Ordnung und setzte sich an das Fußende. Einen Augenblick später kam ihre Mutter herein und schloss die Tür hinter sich mit der Bemerkung, ich hätte recht, denn es blase ein starker Wind. Sie beglückwünschte mich zu meinem frischen Aussehen und sagte ihrer Tochter, sie solle sich anziehen und in die Messe gehen. Lucia kam nach einer Stunde zurück und sagte, sie sei stolz auf das Wunder, das sie vollbracht habe, denn mein sichtliches Wohlbefinden gebe ihr tausendmal mehr Gewissheit, dass ich sie liebe, als der jämmerliche Zustand, in dem sie mich am Morgen gefunden habe. Wenn dein vollkommenes Glück nur von mir abhängt, so nimm es dir, sagte sie zu mir. Ich werde dir nichts verweigern. Damit ließ sie mich allein. Obwohl meine Sinne noch immer in Seligkeit schwammen, konnte ich mir keineswegs verhehlen, dass ich am Rande des Abgrunds wandelte und viel Kraft brauchte, um mich vor dem Absturz zu bewahren. Da ich den ganzen September auf dem Landgut blieb, erfreute ich mich an Lucia 11 Nächte hintereinander, die sie im Vertrauen auf den guten Schlaf ihrer Mutter in meinen Armen zubrachte. Was uns geradezu unersättlich machte, war eine Enthaltsamkeit, von der sie mich mit allen Mitteln abzubringen versuchte. Sie konnte die Süße der verbotenen Frucht nur genießen, wenn sie auch mich dazu brachte, sie zu kosten. Hundertmal versuchte sie, mich mit der Behauptung zu täuschen, ich hätte sie bereits gepflückt. Doch Bettina hatte mich zu gut aufgeklärt, als dass man mir etwas hätte vormachen können. Ich reiste von Pasiano mit dem Versprechen ab, im Frühjahr wiederzukommen. Aber ich ließ Lucia in einer seelischen Verfassung zurück, die wahrscheinlich ihr Unglück verschuldet hat. Wegen dieses Unglücks habe ich mir 20 Jahre später in Holland heftige Vorwürfe gemacht. Und werde mir deshalb bis zu meinem Tode Vorwürfe machen. Noch mehr Lesungen finden Sie in der ARD-Audiothek in der Rubrik Hörbuch.